Der Mensa-Podcast. Servus. Hallo. Es geht. Schon dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. Aber wir nehmen extrem spät auf. Und, aber mal wieder mit voller Mannschaft. Andi ist wieder da. Salute. Guten Tag. Hallo. Und wir haben welcome back erstmal, genau. Und wir haben auch ein neues Gesicht in Mensa-Podcast-Studio. Junior. Woohoo. Hello. Hallo. Hallo. Vielleicht zur Einstiegsfrage an dich, was bist du für ein Mensa-Typ? Bist du eher der Typ Knusperschnitzel? Oder der Typ Beefsteaky? Oder der Typ Texas-Falle? Was Vegetarisches? Du brauchst was Vegetarisches. Typ Frühlingsrolle? Die Frühlingsrollen, das ist immer, das ist ein solider Pick, würde ich sagen. Ein solider Pick? Ja, also ich glaube, ich würde tendenziell eher zum Vegetarischen tendieren. Okay. Aber diese Lammnudeln. Ja. Auch gut. Ja. Lammmakaroni. Diese Lammmakaroni ist schon so. Die sind lecker. Gut. Okay. Die es letzte Woche gab. Das wäre eine Top-Überleitung. Ja. Aber vielleicht musst du dich auch noch in die Mensa-Podcast, ich nehme in zwei Lager gespalten. Du musst dich jetzt für ein Lager entscheiden. Das eine Lager ist Lager Fladenbrot oder Lager Zimt. Also dieser Sesamkringel. Ich weiß nicht, was Leute an diesem Sesamkringel. Ja, danke! Scheiße! Danke! Ah, yes! Ja! Nein, das ist nicht trocken. Das ist viel zu trocken. Nein! Ja, Leute. Nein. Das ist wie weiches Knäckebrot. Das ist einfach ekelhaft. Ich glaube, ihr habt irgendwie Pech gehabt. Nein, ich habe den da schon aufgegessen. Wir sitzen falsch eigentlich jetzt gerade hier. Ja, aber so, das Team, es gibt die Reibung. Ja, die braucht man. Okay, also okay. Neues Mitglied im Team, gut. Fladenbrot. For the record, ihr hasst das Fladenbrot ja nicht. Nee, so ist er nicht. Ihr ratet es nur höher als das Simit. Niedriger, ja. Achso, stimmt, ja. So, ja. Ah ja, konzentrier dich. Ich bin so sehr in meinem Flow. Also ja, okay, also Fladenbrot auf jeden Fall. Okay, ja. Gut. Meine Fragen werden abgehakt an dich. Die großen Fragen des Lebens. Ja, aber das kommen vielleicht später noch welche. Die großen W-Fragen sind beantwortet. Was passiert nach dem Tod? Simit oder Fladenbrot? Ja. Ich hoffe doch Simit, sonst bin ich schon sehr enttäuscht. Also. Und ich hätte noch eine Frage, wo isst du am liebsten? Wenn du es dir aussuchen kannst. Das ist eine schwierige Frage. Kommt so ein bisschen auf Winter oder Sommer an? Das Sommer. Im Sommer, ja. Ich gebe dir alle Möglichkeiten. Gerne natürlich draußen, aber ich muss gestehen, ich hatte diese Diskussion vor kurzem. Ich glaube, in den ersten Semestern war ich immer sehr davon fasziniert, einfach zu gucken, wen ich kenne. Und dann habe ich sehr gerne oben gesessen. Mhm. Und dann irgendwann war es mir aber zu laut, weil man sich nicht unterhalten konnte, durch diesen großen Raum. Ja. Und bin dann immer treue Pavillongängerin. Treue Pavillon. Warst du dann nicht zu dämpfig und zu heiß? Das ist komische Luft, oder? Ach, vielleicht war das genau der Thrill. Ja, im Sommer ins Pavillon, glaube ich. Nee, im Sommer bin ich schon gerne draußen. Ach so, draußen. Aber habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Bist du auch auf der Wiese? Wenn es sein muss. Aber eher ungern, gell? Da hatten wir es auch schon öfter. Typ Wiese. Ich bin schon Fan, würde ich nicht sagen, aber ich finde es okay. Eine gute Alternative. Das kommt vielleicht auch aufs Essen. Also ich knie einfach nicht gerne, wenn ich irgendwas schneiden muss. Irgendwie, also ja gut, aber kniet ja nicht, oder? Das machst du liegst so sein. Schneide. Ja. Lass mir die drauf so rein, in der römischen Liege. Ja, genau. Und das Simmel dazu. Nee, als Schneider sitzt. Oh, das ist aber nicht so ein Schneider. Bist du Fußballer? Nee. Nee? Okay, dann gut, dann geht es. Ich glaube, ich kenne sehr viele Männer, die keinen Schneidersitz können wegen Fußball. Die keinen Schneidersitz können? Wo stellst du das Tablett ab, dass es nicht so wackelt? Auf dem Boden. Ja, aber so weit kann ich mich nicht vorbeugen. Ja, doch, ja, ich habe gedacht, du hast dreimal Yoga gemacht letzte Woche. Ja. Das ist ein langjähriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja, du musst mal deine Dehnbarkeit ein bisschen erhöhen. Ich gebe mir schon Mühe. Ja, ja gut. Okay. Aber ich brauche einen Tisch trotzdem zum Essen. Ja, ich kann es verstehen natürlich, aber... Gerne danach für den Kaffee. Das ist mir zu alternativ. Ah, okay, darum geht's also. Wir sind zu straight. Mhm. Wir sind zu down the line. Ja. Du bist zu konservativ für den... Ja, aber dann... Ja, ich oute mich da auch. Konservativ. Eher konservativ. Wertkonservativ. Ja, ich esse gerne am Tisch mein Mensa-Essen. Außerdem muss ich sagen, dass letzten Sommer mir aufgefallen ist, wie viel Hundescheiß auf dieser Wiese ist. Wie häufig ich einfach sehr nah an einem nicht zu lokalisierenden Hundehaufen saß. Nicht zu lokalisieren, das ist schon... Hat man nur gerochen. Habe ich aber auch einen Verdacht. Aber das hat nichts mit Hundescheiße zu tun. Oh. Oh. Nein, nein, es gibt, wir haben doch schon mal hier Typ Weirdo in der Mensa. Ne? Ah, und du meinst, der scheißt da auf die Wiese. Es gibt bestimmt Weirdos, die da vielleicht auch so. Ja, wahrscheinlich hat da schon mal jemand hingeschissen. Ziemlich sicher sogar. Also, ja. Kann man schon ausgehen eigentlich. Man sieht schon, dass das drin ist. Aber dann würde man doch auch Klopapier sehen mal, oder? Mhm. Oh, Felix. Typ Weirdo, don't use Klopapier. Okay. Da gibt es ja noch Trinkgeld vorne dann, nachdem er hingekackt hat. Okay. Gut, zurück zum Essen. Ah ja, was soll ich würde sagen, wir müssen, glaube ich, uns noch ein bisschen erklären, weil wir sind ein bisschen in einer brenzlichen Situation heute. Wir haben es verkackt, den Plan von letzter Woche auszudrücken. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wir haben den Plan nicht mehr. Würden aber trotzdem gerne die Woche natürlich ein bisschen Revue passieren lassen und haben jetzt mal grob gebrainstormt, was gab es eigentlich. Und das ist der Moment, wo wir das Quiz vorstellen. Okay, ja. Und zwar, stell dir vor, wenn ihr innerhalb der nächsten 24 Stunden an unsere bekannte E-Mail-Adresse alle Gerichte in der richtigen Reihenfolge, am richtigen Tag, an der richtigen Ausgabe uns schreibt, ja. Dann kommt in die Lostrommel, dann bekommt ihr ein Besuch vom Mensa-Podcast eurer WG. Wir nehmen eine Folge bei euch auf. Und wir bringen kein Bier mit. Kein Bier. Bier muss gestellt werden, aber wir bringen eine Asiasuppe mit, die wir bei euch zubereiten werden in der Küche. Mit dem Originalrezept. Das ist fair. Oh ja. Mit dem Originalrezept. Ja, ich würde sagen, mega. Das wertet euer Leben. Also schreibt an, wie ihr schon unsere neue E-Mail-Adresse seid. tutanota.de. Was ist das für ein Domain-Anbieter? Das ist eine sichere Domain. Oh. Die umsonst ist. PGP gesichert. Das weiß ich nicht genau. Wiederholst du nochmal zum Mitschreiben? pinksauce@tutanota. Kannst du dieses... T-U-T-O-N. Das können wir auch in die Beschreibung. In die Bio. Es steht in der Bio. Link in der Bio. Kannst du das nochmal so ausbuchstabieren? T wie Tim. I wie... Idefix. Idefix. T wie Tim. Nee, wir schreiben das rein. Uta. T wie Tim. Das finde ich cool. A wie Aaron. N wie Nico. 8 Stunden. Obi. Bitte Oliver. Nicht, auf jetzt. Spätestens jetzt sind alle abgesprungen. Sehr gut, jetzt können wir hier den Private Talk droppen. Okay. Was gibt's da Neues? Das weiß ich auch nicht. Nicht so viel. Sollen wir ein bisschen ASMR machen? Nee, wir machen jetzt hier, komm. Also Montag haben wir quasi nichts, weil da ist uns einfach nichts eingefallen. Wir wissen nicht, was es letzten Montag gab. Kann nicht so gut gewesen sein. Nee, war es auch nicht. Es war ein okayer Start, glaube ich, aber. Und ich glaube, da war für uns auch klar, wir nehmen nur das eine. Da gab es auch nicht so. Gab es nicht so richtig die Auswahl, das stimmt. Okay, dann direkt Dienstag, nein. Weil das war ein richtiger Knaller. Dienstag? Dienstag oder der Knallertag? Ja, nicht einmal Knaller. Da gab es zum einen die Lamm-Macaroni-Nudeln, die hier am Tisch gegessen wurden. Ja. Ja. Was war dein Resümee? Oder ja, das ist mein Resümee? Cheat Day, weil ich eigentlich eine Vegetarierin versuche zu sein. Klappt nicht immer, aber das hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, das war sehr gut. Aber ich glaube, dass der Dienstag insgesamt ein starker Tag war. Aber da ich dann relativ klar, I went straight for the Macaroni, weiß ich nicht, was der Rest war. War auch sehr gut. Ja, war auch sehr gut, aber... Oder ist sehr gut. Was würdest du sagen, ist so das gewisse Etwas bei diesen Macaroni mit dem Lamm? Oh Gott, dass sie es schaffen, die Auberginen durchzubraten. Das schaffen sie sonst nirgendwo. Neulich, oh mein Gott. Nein, erzähl ruhig, okay. Aber bei Aubergine hast du mich getriggert. Okay, neulich gab es ein Auberginen-Curry und danach hatten, ich glaube, mehrere Freunde von mir Bauchweh und diese Aubergine war einfach nur hart und roh. Ja. Und da kam Flüssigkeit raus, wenn man drauf gewissen hat und das ist einfach nicht geil. So Aubergine ist, machen sie aber oft, richtig gutes Gemüse, aber das muss man können. Mhm. Ja, Word. Hast du das auch gegessen? Nein. Nein, aber du kennst diese... aber ich kenne die Problematik mit der Aubergine, ja. Und dann sind sie, glaube ich, auch immer so ein bisschen so, wir machen jetzt was Exotisches, wir machen jetzt Curry und dann haben sie diese eine Dose oben rechts stehen. Also das macht immer nur der Chef. Der Chef. Okay, Entschuldigung, der Chef sagt, machen wir was Exotisches. Dann genau. Haben sie diese eine Dose, dann nehmen sie diese Dose und kippen die einfach gesamt in dieses ganze Gericht und dann schmeckt alles gleich. Okay, geil, oder was? Nein. Gleich. Aber was ist die exotische Dose? Das weiß ich ja nicht genau, was da drin ist. Das Ras El Hanout. Das ist halt so, wie wenn Leute sagen, okay. Wir machen heute Curry und dann machen sie einfach so alles Gemüse, was sie zu Hause da haben und schütten Kokosmilch drüber und sind so, geil. Ja, aber kann man so nicht reden, würde ich sagen. So wie du machst das nämlich auch. Also, wen willst du hier kritisieren? Da bin ich leider, dass das Das ist nichts. Das ist zu einfach. Okay. Und wie macht man dann ein richtiges Curry? Ja, das würde mich jetzt da brauchst du die einzelnen Zutaten, die in das Currygewürz reingehören. Ah ja. Und die röstet man an, dann malt man sie. Also man macht nicht das fertige Pulver. Ach so. Aber ich zeig dir, ich hab auch so ein Pulver. Das ist auch nichts, was ich aber das. Ja, okay. Ja, wenn es gut gemacht ist, aber das es gibt ja dieses Currypulver. Curry. 99 Cent bei Aldi. Von Rossmann. Ja, genau. Rossmann? Nee, Rossmann. Nicht. Wie heißt dieser irgendein Mann? Ach so, Schubeck. Schubeck? Das wird ja. Achso, da ist kein Mann dabei. Ich darf es sagen. Aber das sind Mann. Ja, sag. Ostmann. Ach, Ostmann. Gewürze Ostmann. Diese hey, leckere Folge. Gewürze und viel mehr von Gewürze Ostmann. Okay, wir sind Sellouts. Sorry. Das ist leider mein. Aber es war jetzt eine richtig lange Rampe, bis wir die Werbung gut einbinden konnten. Ja. Das haben wir gut hingeführt. Genau, hey, wie heißt denn diese Marke? Ostmann. Ich glaube, heute machst du eine klassische Abschweiffolge. Ja, schon. Findisch. Bisher. Nö, ja, gar nicht. Ich wollte eigentlich wissen, zu dem Macaroni mit Lamm. Ach, was da das Feine ist. Was da das Feine weil war. Weil die Aubergine ist durch. Sogar, okay. Und das Gewürz, würde ich sagen, ist das, kann man rausschmecken, was das ist? Oh, zu meiner Schande weiß ich es leider. Kann ich es nicht. Ich finde, es schmeckt einfach gut fleischig, finde ich. Schmeckt ich finde, es schmeckt nicht nach einem bestimmten Gewürz. Und schmeckt auch nicht sehr lammig. Schmeckt auch nicht sehr lammig, dafür, dass es lamm ist, das stimmt. Schmeckt nicht nach irgendwie Heu oder... Ja, aber es schmeckt einfach... Zünftig fleischig, finde ich. Also sehr würzig. Sehr würzig, ja. Zünftig ist vielleicht das Falsche. Das ist Lamm-Macaroni. Das ist eine arabische Lamm-Macaroni. Soße, gell? So eine schöne dunkle Soße. Ja, ist eine dunkle Soße. Das mag ich einfach. Kräftig. Aber ich meine, wenn du sagst, dass wir sind abgeschweift, dann ist das ja also Grund schon mal, weil wir nicht alles zusammenbekommen haben. Wir müssen auch Zeit füllen hier. Und außerdem ist es ja... Ich glaube, das ist für uns noch nie ein Problem gewesen. Das ist ein guter Grund auch zu sagen, warum man denn, auch wenn man jetzt mal nicht weiß, was es letzte Woche gibt oder gab, warum man denn in die Mensa kommt. Oh, ja. Guter Punkt. Aber da sprechen wir später noch drüber. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter mit dem Curry mit Soja-Chunks. Das Kürbis-Curry war das. War Kürbis-Curry? Stimmt, Kürbis-Curry. Ah, stimmt. Soja-Chunks, das stimmt. Ich war ja, ich habe es nicht gegessen. Ah, ja. Ich war nicht da, aber... Ich habe es gegessen, es war sehr gut. Ich habe 4,75 vergeben, weil das die... Nicht. Doch, das gibt's. Bei uns nicht. Weil die Kürbisse war, da war wieder zu hart. Ja. Der war zu hart. Aber ist es wirklich so ein Downer? Es gibt ja nur 0,25. Das ist ja nichts quasi. Naja, aber es sieht blöder aus. 4,7. Da sieht es blöd aus, aber es war einfach zu hart. Aber sonst okay, gut. Ich fand es auch top. Zu hart. War ein Top-Essen. War auch irgendwas. Auch. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall war ein Blattsalat dabei. Ja. Meine ich. Okay. War da nicht auch ein Simit dabei? Da war ein Simit dabei. Stimmt. Nein. Doch, da war ein Simit dabei. Sicher. Diese Woche gab es beim Kürbis-Curry ist doch immer ein Naan dabei. Naan? Da war ein Naan! Stimmt. Aber nee, warte mal. Doch, da war ein Naan dabei. Ja, Naan ist ewig nicht mehr gegessen. Ist leider auch nicht gut in der Mensa. Gut. Ich find's gut. Es ist so gummiartig. Ich find's trotzdem gut. Ich find's man kann es kritisieren, aber ich find's trotzdem gut. Ja, ich esse es gern, aber es ist trotzdem wie Gummi. Man kann jetzt kein im Tandoori gebackenes Naanbrot erwarten. Aber die Papadams sind Weltklasse. Die sind wirklich gut. Ich meine, die können ja wohl... Da sind wir auf jeden Fall alle Team Papadam. Das so nenne ich mein erstes Kind. Und männlich oder weiblich ist egal. Papadam. Das ist, glaube ich, das kann man biegen und drehen, wie man will. Ja, Papadam. Das stimmt. Okay, dann lass uns doch auf den Mittwoch gehen. Der war schon schwieriger, würde ich sagen. Der wäre eigentlich wäre der ganz locker flockig gewesen. Gewesen. Aber stimmt. Jetzt aber also ich habe morgens Sport betrieben und dann dachte ich geil, jetzt gehe ich zum Carbo Load in die Mensa und habe mich auf die Käsespätzle gefreut. Was war das Ende vom Lied? Ich kam an, hungrige Gruppe wartet und die Schlange war riesengroß. Und sie ist nur, ich nehme die Maultaschen. Und ich habe einen enormen Gruppenzwang gespürt, auch die Maultaschen zu nehmen. Ich habe sie dann auch letztendlich genommen. War bitter enttäuscht. Maximale 3 von 5. Würde ich sagen, auch wenn die von Burger sind, schwierig. Schwierig. Sebastian hat 5 von 5 gegeben. Stimmt. Grüße gehen raus. Weiß auch nicht warum, weil geil waren sie wirklich. Also ich war die, also ich mag, ich bin maximal 3 von 5. Er hat einfach, zusammen hat einfach gesagt. Ich bin kein Freund von Maultaschen in der Brühe, muss ich zugeben. Ich mag die angebraten. Ja. Aber wie war denn die Brühe so? Brühe war gut. Brühe war das Highlight am Essen. Schöne fette Augen. Und das stand dann ein bisschen Brot auch. Und dann das Brot war auch okay. Das Brot war wirklich eine Vollkatastrophe. Das gab's kaum Brot. Nee. Das Brot war eine Vollkatastrophe. Nee, ich fand das war Mischbrot. Nee, das war okay. Ach so, ja dann. Entschuldigen Sie, ich würde sagen, es war okay. Okay. Bauernbrot. Okay, es ist Mischbrot. Du hast das total abgefeiert. Habt ihr euch nicht darüber unterhalten, wie geil ihr dieses Brot findet? Ja. Sebastian? Ihr wisst ja, wo es das gibt. Bei Kaiser. Ja. Kaisers gute Backstube. Aber vielleicht lag es auch da drin, einfach weil ich so viel Hunger habe. Ja, okay. Ja, schade, dass du dann nicht für deine Prinzipien eingestanden bist und deine Käsespätzle trotzdem gewollt hast. Schade, dass du kein Rückgrat hattest, Felix. Ja, das wollte ich damit sagen. Schade. Darauf wieder für dich. Vielen Dank. Ich muss da ein bisschen das verdauen. Ja. Prost. Ich auch so zum Wort. Und auf die Käsespätzle. Auf die nicht gegessenen Käsespätzle. Also gut, komm. Ich glaube, du hast nichts verpasst, also. Ich glaube, wir haben dir da gut getan. Ich weiß wieder, wo ich war an diesem Tag. Ich war auf dem Münstermarkt und habe eine Merguez gegessen. Eine Merguez? Ja. Und dafür Merguez. Hast du die Mensa betrogen? Ja, das war, die Kollegin hat Ausstand gefeiert. Okay. Und dann haben wir da eine Merguez. Ausstand? Du das Gegenteil vom Einstand. Ich wusste, was Einstand. Wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, muss man Einstand zahlen. Wenn man irgendwo aufhört zu arbeiten, Ausstand. Ach, ihr Partner. Nee. In Deutschland war das Phänomen, glaube ich. Das ist ja, das ist ein Ding. Aber gut, ja. Aber da, ja, finde ich auch interessant. Da weiß ich ja, da habe ich aber auch gedacht, dann, vielleicht habe ich da echt nichts verpasst. Was gab es denn am Donnerstag? Wisst ihr das noch? Am Donnerstag, oh ja, das war dann auch ein richtig guter Tag. Da habe ich nämlich beide Essen genommen. Ich habe nur das Essen eins vergessen, was es war. Aber du hast genommen. Ja, ich habe es direkt gegessen. Es war das Kahun-Hähnchen. Oh, mit Koriander, Salsa. Das ist gut. Das war übrigens auch bei den Soja-Chunks dabei, Koriander-Pesto. Ah, das stimmt. Und das Koriander-Pesto war richtig lecker. Ja. Ja. Das Kahun-Hähnchen war top, 5 von 5. Ist es ohne Knochen? Ohne Knochen, schön in die Brust. Top. Genau, das war super. Und dann habe ich mir noch die Tofu-Taler weggetuppert und habe die abends gegessen. Das war, fand ich am Anfang, war das etwas schwierig, weil das, da war so eine Erdnusssoße dabei, ein Erdnussdip, um genauer zu sein. Das war schwierig, wenn man es eintuppern will. Das war schwierig zum Tuppern, weil es war ja, es war noch die Tofu-Taler, dann war noch so ein Curry-mäßiges Zeug mit auch wieder Kürbis, glaube ich, die Erdnusssoße. Und Reis. Und das in einen Tupper zu kriegen, ohne dass es danach aussieht wie Sau. Ja, genau. Stellst du deine Tupperdose dann hochkant in den Rucksack? Oder hast du so einen breiten Rucksack? Ich hab so einen breiten Rucksack, dass ich die noch gerade reinstellen kann. Das, geil, das ist natürlich wichtig. Wenn hochkant ist, dann eine Vollkatastrophe. Ja, dann hast du das Salat. Aber es ging dann tatsächlich. Ich hab's dann hier ausgepackt und es war alles halb so schlimm. Also man konnte das noch ein bisschen separieren. Klar, es gibt ein paar Überschneidungen. Aber die Erdnusssoße war dann auch nicht so schlecht, wie ich mittags gedacht habe. Da habe ich die mal kurz probiert und so gedacht, was ist denn das? Mhm. Die war nämlich sehr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Sehr trocken. Aha. So Erdnuss, Nusstrocken. Ja. Das war was wie eine Erdnussbutter. Genau, und dann süß halt einfach. Voll süß. Man kennt's. Also war experimentell, aber am Ende, abends, fand ich es dann wieder geil und habe mich das ist das Wichtigste. Dran erfreut. Ja. Ja. Jo, was hast du gegessen? Ich war, glaube ich. Du warst nicht am Donnerstag. Ich war nur mit euch am Mittwoch. Das ist ein armes. Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Ich war ja Dienstag und Mittwoch. So, Böse, das Macaroni. Puh. Wenn ihr das schon vorher gewusst habt, bevor Junior das gerade gerettet hat, dann habt ihr gut aufgepasst. Warum? Weil sie das ja vorher schon gesagt hat. Achso, da gibt es ja nochmal einen Extrapreis. Da gibt es ja noch eine Strip-Einlage beim Kochen von Felix G. Da hatten wir dann im String kochen. Im String. Weißt du, was ich dir gebe? Wenn du im String kochst, kriegst du von mir. Ich habe so eine Küchenschürze. Da ist vorne so eine Frauendirndl. Oh ja. Sehr, sehr großen Brüsten drauf. Okay. Ich will mich ja nicht zum Affen machen. Ich wollte eigentlich nur kochen. Entschuldigung, das war völlig ernst gemeint. Was denn hier zum Affen machen? Okay. Super. Also dann, ich würde es mir anschauen, ja. Leute, die hier mitmachen beim Gewinnspiel, die müssen ja auch irgendwie was davon haben. Ich wollte gerade sagen, du musst dir was geben. Du bist bei weitem der attraktivste von uns. Nein. Nein. Du hast ein bisschen das Gesamtpaket. Ich bin kein Brot. Du hast die Brains, du hast die Looks, du hast den Bart, du hast alles. Den Bizeps. Alles. Ist alles da. Alles. Yeah. Nur die Beweglichkeit. Aber da arbeite ich ja dran. Die fehlt ja. Da habe ich noch. Aber du arbeitest schon, das ist gut. Ja, du kannst einen Pfannkuchen aus dem Handgelenk flippen. In der Pfanne. Maybe. Ich glaube schon. Okay. Was war das für ein Kompliment? Achso, war auf die Kochskills bezogen. Ja, ich wollte nicht sagen. Man zeigt doch auch so kann ich einen Golfball durch ein Gartenschlauch saugen. Ja, das kann er auch. Felix, verborgene Talente. Ja. Okay, Freitag, hey. Das gab's viel. Richtig katastrophal. Das weiß ich noch. Es gab den Milchreis. Aber wie gut ist der Milchreis in der Zeit? Oha! Hast du da eine Meinung zu? Ich habe da eine Meinung zu. Du bist Team Milchreis. Drop it. Eigentlich ziemlich geil. Aber das ist so ein bisschen so dieses Ding. Ich glaube, als so Deutsch, im deutschsprachigen Raum ist es okay, davon hatten wir es ja gerade eben, dass man süß zu Mittag isst. Der Kaiserschmarrn, genauso wie der Milchreis oder der Grießbrei oder die Waffeln oder die Pfannkuchen mit Apfelmus, was auch immer. Nutella. Ist schon ein Ding, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und deswegen finde ich es völlig legitim. Und gleichzeitig ist es sowas, was ich nie essen durfte. Und deswegen feiere ich das, glaube ich, so ein bisschen. Das ist durfte. So diese verbotene oder Frucht. Ich habe das nicht zum Mittagessen bekommen, aber ich habe davon gehört, dass Freunde das durften. und jedes Mal denkst du dir. Das ist immer so eine diebische Freude, dass ich jetzt. Und dann macht er so richtig viel Zimt und Zucker drauf und freue mich einfach drauf. Das Problem daran ist aber, dass der ist ja schon sehr lange gequollen, dieser Reis. Und der tut das auch danach weiterhin. Das heißt, wenn man sich dann ins KG4 setzt und zum Beispiel mit Felix zusammen fürs Examen lernt, dann kann es sein, dass dieser Milchreis zur doppelten Größe anschwillt und dann ist man so müde, dass man mal auf dem Tisch ein Nickerchen macht. Ja, das passiert bei ganz vielen Sachen, oder? Die man da isst. Ja, mit dem finde ich schon. Aber ich glaube, Milchreis ist schlecht. Der wird zum Beton. Genau wie die Käsespätzle. Oh. Möglicherweise. Ja, ich sehe die. Genau wie die Cannelloni, die es schon lange nicht mehr gab. Oh, die geilen Torpedos. Die Torpedos, die ja hier rein. Felix, wir machen mal richtige Spätzle. Ja. Das ist mal solide zu Hause, nicht so im Quadrat. Ja, Mann. Okay. Diese Blocks da. Blocks, ja. Vielleicht hat er viel vor Blocks gespielt. Okay. Also am Freitag musste ich mich tatsächlich herablassen und den Seelax essen. Ach so, ja, nein. Ich hab wieder mal das Seelax. Hast du gemacht, wenn du alleine in der Wende warst? Hä? Nee, ich war mit Sebastian. Und er hat dann nichts gesagt. Treuer. Und gesagt, Mensch, bist du eigentlich des Wahnsinns? What are you doing? Nee, der hat mich darauf gebracht überhaupt erst. Weil der hat gesagt, ja, heute safe den Seelax, oder? Und dann hab ich gesagt, okay. Nee, weil das andere Essen war wirklich eine Vollkatastrophe. Hat er 5 von 5 gegeben? Nee, das hat er auch nicht gemacht, aber er fand es solide. Was es tatsächlich auch war, mein Seelax war ein bisschen komisch, weil der hatte so ganz schwarze Stellen in der Mitte. Oh. Wo der Fisch so. Also man kennt das ja von Lachs, wenn der dann so braun irgendwann ist. Ja. Unten vor allem an der Haut. Ja, das ist diese Hautzwischenschicht. Genau, so eine Zwischenschicht. Grau, nicht braun. Mhm. Und das war meiner quasi so nur komplett schwarz. Weiß ich auch nicht. Ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Nee, ich hab's auch nicht gegessen. Die Zukunft würde ich es nicht essen. Das habe ich dann auch weggelassen. Ich glaube, das ist koscher, oder? Ich glaube auch, das ist koscher. Der hat halt irgendwie ein bisschen Öl geschluckt da in mir und dann ist halt so. So Exxon Valdez, ja. Bisschen rum. Ich meine, das gibt Energie, das schadet nicht. Aber ich finde, du hast gerade was Interessantes angesprochen. Würdest du alleine in die Mensa gehen? Definitiv, ja. Ja? Ich war schon sehr oft alleine in der Mensa. Und was machst du dann was, um davon abzulenken, dass Leute sehen, dass du alleine bist? Schnell essen. Kopfhörer. Okay. Das ist genau. Kopfhörer. Und in der Mensa gibt es ja auch WLAN, das heißt, man kann sich auch gerne mal ein YouTube-Video reinziehen. Aber du würdest es aushalten, einfach da zu sitzen und einfach zu essen und nichts zu machen? Würde ich auch aushalten, klar. Ja. Ja, auch schon nicht gemacht, ja. Aber Reklambuchgläser. Oh, Gangster. Das ist sehr, Zeit. Guck sehr mal, intelligent, guck mal, was ich lese. Das war der Tag, an dem ich Rollkragen trug. Ja, weil ich glaube, so von dem ersten Semester an war das für mich so eine Horrorvorstellung, dass jemand denken könnte, ich bin alleine. Ah, okay, dass man so ein Moff wäre und der, guck mal, geht alleine in die Mensa. Ja, es gibt einfach immer genügend Leute, die da sitzen, alleine essen und dann so völlig so in ihren Milchbrei starren. Und dann abgeworfen mit Servietten. Loser. Ja, das war dann vor allem von meiner Seite, habe ich sie dann sehr hart gemobbt, um darüber hinweg zu täuschen. Ah, ja, okay. Nein, so. Aber und neulich musste ich eine halbe Stunde auf einen Freund von mir warten. Und vielleicht war das also dahingehend gar nicht so schlimm, weil ich wusste, es kommt noch jemand. Musst du auch anstehen. Nee, ich saß alleine da und hab gegessen eine halbe Stunde, aber ich wusste ja, es kommt noch jemand. Das heißt, ich wusste ja, die Leute sehen final dann, dass ich nicht alleine bin. Aber die Zeit dazwischen hat mich überhaupt nicht gestört und dann dachte ich so, you've grown as a person. Ich habe es geschafft. Ja, das ist gut. Das, ja. Ist, ja. Das kommt so, glaube ich, auch. Das heißt, das war das erste Mal, dass du alleine in der Mensa warst. Mhm. Ah, okay. Nach 8 Jahren. Und jetzt würde ich auch so alleine in die Mensa gehen, komplett? Oder muss immer noch ein Freund kommen? Das Problem ist, die Essenz des Ganzen ist, dass mir das Essen der Mensa zwar gut schmeckt, ja, aber es ist jetzt nicht so geil, dass ich ja, deshalb extra alleine in die Mensa gehen würde. Social Event. Schon. Aber ich meine, man ist ja schon mal da und dann denkt man, okay, heute hat keiner Zeit. Dann vielleicht, dann. Schnecke ich mir halt noch ja, aber ich muss da schon, ja, hinlaufen, ja, gerade. Du musst da hinlaufen. Ja. Momentan, okay, muss ich halt da 10 Minuten hinlatschen. Dann ja, gut, 10 Minuten. Lecker, ja, okay. Ist das ist halt auch irgendwie halt sehr nah an der Mensa wohnen. Das ist halt dann einfach auch. Aber es ist halt eine richtige Mahlzeit. Ja. Aber ich bin auch schon von zu Hause tatsächlich mit dem Plan, ich gehe einfach nur in die Mensa alleine hingeradelt und wieder heimgeradelt. Respekt. Klar. Respekt. Habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, weil das ist halt das, ich glaube, die Leute, es juckt doch keinen, ob da einer allein sitzt, ja, oder nicht, weil da sitzen so viele alleine. Ja, da musst du erstmal hinkommen. Du musst erstmal an diesen Punkt kommen, dass es dir nicht mehr egal ist, dass du so viel Selbstbewusstsein und auch also eigentlich auch so eine egale Haltung hast, dass sich das nicht mehr juckt. Und ich würde behaupten, dass es in den ersten Semestern eigentlich jeden juckt. Warst du schon mal abends in der Mensa? Ja, aber immer nur im Sommer. Warst du da auch mit Leuten? Ja. Echt? Okay. Weil abends war ich bis jetzt immer allein. Ja, abends ist auch ein bisschen Loner. Und das ist wirklich, das ist wirklich hart. Das sind wirklich 90% der Leute alleine da im Winter. Im Winter ist richtig Depri, Alter. Ja, habt ihr euch noch nie zu jemandem so an den Tisch gesetzt, der nee, auch alleine, weil das ist ja auch, die auch alleine war? Weil ich hab das mal erlebt, allein dass sich jemand zu mir gesetzt hat. Ja, das beim Abendessen. Und das habe ich gehasst. Warum? Ja, weiß ich nicht. Der hat irgendwie gedacht, der setzt sich jetzt zu mir und fängt mit mir ein Gespräch an. Oh. Hat er gemacht, ja. Aber ich weiß nicht, entweder hat gedacht, er kennt mich, aber wir kannten uns definitiv nicht. Aber er hat sich nicht so hingesetzt, so hey, kann ich mich noch zu dir setzen? Oder so, sondern er hat sich einfach direkt hingesetzt und dann irgendwie was gelabert. Aber dann auch nicht so viel gelabert, sondern dann auch irgendwann einfach ruhig geworden. Und dann sind wir so awkward. Ja, weil du es abgemacht hast, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das ist eine gute, ja, Überleitung zu Crazy Dance Stories. Crazy Dance Stories. Was passiert denn, wenn der sich zu dir setzt am Tisch? Bei mir? Generell, aber was du kannst natürlich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, von den Malen, an denen er sich an deinen Tisch gesetzt hat. Oder ein Handschuh. Ihr wisst alle, wen wir meinen. Crazy Dan inklusive. Hi Crazy Dan. Hi Crazy Dan. Ich hatte, glaube ich, relativ früh das Vergnügen, dass er sich bei mir an den Tisch gesetzt hat. Ich war aber schon fertig. Schon zum ersten, zweiten Semester, oder? Ja, so, das war im Sommer auf jeden Fall. Ich saß draußen. Und ich hatte mein Tablett schon weg von mir geschoben, weil ich fertig war. Und dann kam er und war sich schon am Hinsetzen und meinte, ich darf doch, oder? Und hat er schon mit der Gabel so rein. Und tatsächlich hat es mich überhaupt nicht gestört, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht die Bänder da gab. Das war 2014 oder so. Und das heißt, es war einfach, es gab noch niemanden, der das gegessen hat. Und mir sind tendenziell die Mensa-Portionen zu groß. Mhm. Deswegen dachte ich so, ja, go ahead, so, das wird doch sonst weggeworfen. Und der hat sich auch nicht mit uns unterhalten. Das heißt, ich hatte eine relativ entspannte, positive Situation. Ich weiß aber auch, dass er gerne mal mit der Gabel in Essen sticht, was gerade noch verzehrt wird. Und ja. Okay, das kann halt dann auch mal einen Konflikt herbeiführen oder eine unangenehme Situation, ja, sag ich mal. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit ihm unterhalten, so dass es jetzt nicht den Drang stark genug. Aber es würde mich jetzt auch nicht stören, wenn er sich irgendwie kurz hinsetzt. Okay. Ja, wir überlegen ja immer noch, ihn einzuladen. Stimmt. Das ist auf jeden Fall interessant. Es ist mir ein bisschen. Ich bin da auch. Ich habe das Gefühl, er hat so ultra viel Energie und du weißt nicht. Wohin damit? Was jetzt als nächstes Krasses kommt. Mhm. So ein bisschen so wie so ein Flummi. Mhm. Der so durch den. Und plötzlich ist er nackt. Ja, und am Handstand. Ups, ja, was? Kann einfach mal passieren, ja. Ja, zum Beispiel, oder was weiß ich. Ja. Und dann weißt du nicht. Aber war das auch auf der Mensa-Wiese, wo er nackt war? Absolut, gemacht, ja, das war letztes Jahr im Sommer. Und was war der Anlass dafür für diesen. Einfach die Freude am Leben. Ich bin nicht hingegangen. Dieser Mann hat mich gefragt, warum bist du naggig? Hey, Sie. Entschuldigen Sie mal, dürfen Sie das? Nein, das habe ich natürlich nicht. Ich war sehr weit weg. Ich habe auch meine Brille nicht aufgehabt. Ich habe die Details nicht gesehen. Du hattest ein Fernglas dabei. Genau. Opernglas. Ich hatte mein Allzeit mein Opernglas dabei, wenn ich die Brille vergessen habe. Das ist ein KG4 raus. Ah, nein, ich saß ja auch im Moment. Ja, ich saß im KG4. Wow. Mein Opernglas. Ja, also es sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Nee. Aber es war auch irritierend. Klar, beim Essen. Ja, wenn man gerade Nudeln isst. Ja, was macht jetzt die Macaroni noch hier? Ja, nee, einen guten Body hat er. Kann man nichts dagegen sagen. Was ist sein Geheimnis? Was ist sein Geheimnis? Verrat uns dein Geheimnis, Dan. Ja. Wo gehst du pumpen? Vielleicht müssen wir... Was ist dein Ernährungsplan? Aber er ist der... Geht der im Mensagarten pumpen? Ja, er hat auf jeden Fall Handstand gemacht und hat so... Ja, das hat sich hochgepumpt. Das ist so ein Freeletics-Dude. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden. Wo lebt der denn? Weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, bei uns vom Haus da. Nee. Hat er letztens Zähneputzen gesehen, habe ich den letztens bei uns um die Ecke. Also er spielt da ganz gerne Schach mit Leuten, das die da auch sitzen. Das ist ja, ja. Und kickt ganz gerne auf Papiertonnen rum. Okay. Also er kickt auf Papiertonnen rum. Hat er mal so eine Phase gehabt, wo er die ganze Zeit auf so, nicht Papiertonnen, sondern auf so Kartons in der Gegend rumgekickt hat. Das war die Corona-Phase, gell? Kann gut sein. Da war richtig, das war eine tough time. Auf jeden Fall. Er braucht die Leute, er braucht die Interaktion. Das stimmt, ja. Er braucht die Reaktion auf die Nudel. Aber also, ist er denn, also, was sagt ihr denn zu dem Gerücht, dass er auch diese Message an die OB geschrieben hat? Das ist hart. Ah. Das haben wir auch geschon. Ah, okay. Ist ja auch in Biohack, das sieht man ja, diesen Zaun. Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Oh. Okay, die mit der, ich habe aber immer gedacht, das war eine Frau, ich weiß nicht warum. Weil da steht Frau H vielleicht? Nee, da geht es Ich weiß es auch nicht. Das ist ein zweifarbig, come on. Aber genau das habe ich auch gedacht. Ah, okay, die Schrift hat es auch ins Barhörgas reingeschafft. Ja. Echt jetzt? Ja. Hast du gesehen? Ja, hast du gesehen. Aber dann können wir eine ganze eigene Podcast-Folge über The Firehacker. Gibt es bestimmt schon. Sollen wir das kurz reviewen noch? Bitte. Ja, bitte, aber Spoiler nicht. Oh, ohne Spoilern, okay. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ich sag mal, ich fange mal vielleicht an. Die erste Folge finde ich richtig Fremdscham. die habe ich nur durchgehalten, wenn man immer mal wieder schöne Freiburg-Shots kriegt und denkt, ah, da bin ich voll oft und hey, das kenne ich. Aber ansonsten. Biohacker. Ansonsten ist die richtig schlecht. Richtiges GZSZ-Niveau. Und ab der zweiten Folge wird es dann besser, aber auch nicht gut. Ich würde sagen, eine 3 würde ich der Serie geben. Ich glaube, ich würde mich dem anschließen, das ist eine 3. Das ist das Schlimme, finde ich, an der Serie, dass. Einer der entscheidenden Aspekte, warum man das schaut, ist, dass man denkt, oh, da war ich schon mal als Freiburger. Ja, wahrscheinlich. So wie im Tatort auch. Ja, und dann, oh ja genau, der Freiburg-Tatort war auch Mist. Und, und ich glaube, die Sache, die mich am meisten gestört hat, war, dass wir haben eine Serie, die spielt in Freiburg, die zielt auf ein Publikum ab, das studentisch ist, das in der Regel sich in Freiburg auch auskennt, und dann machen sie so viel falsch. Warum sitzt in einer Biologievorlesung eine Frau, die Medizin studiert, und dann sagen sie... Spoiler. Ja, es ist kein Spoiler. Okay. Und dann sagen sie ihm, schauen Sie nach links, schauen Sie nach rechts, alle Leute, die links von Ihnen sitzen, werden Ihr Physikum nicht schaffen. Ich habe Bio studiert, ich habe kein Physikum gemacht. Also das ist, wenn du schon die Facts nicht richtig hinkriegst. Akademische Fehler. Wenn du akademische Fehler... Oder wenn man auf dem Weg zur Uni aus... Hernan oder so, immer über die blaue Brücke fährt. Das ist schwierig. No go! Ja, oder wenn der Schlappen voller Innenladen ist, wo so Glubby Dance Musik kommt, wo die Leute so rumsehen, so leicht dancen, so. Ja, wir gehen Schlappen heute Abend, okay. Richtig schick angezogen, Glubby mit sich unterwegs. Wenn Professoren an der Uni, in der Biofakultät einfach Gebäude haben, an denen ihr eigener Name in großen Lettern steht. So, dann ist das schwierig zu verkaufen. Ich muss es unbedingt sehen. Ja, das muss man schon, also man muss es tatsächlich sehen. Ich fand es schon auch, aber es ist tatsächlich auch nur unter dem Aspekt, dass man selber halt die Stadt kennt. Mhm. Ich glaube, das macht es dann halt auch nochmal, das macht es einerseits gut, aber auch schlecht. Mhm. Weil du siehst die ganzen Fehler, aber du findest halt die Orte geil, weil da bin ich jeden Tag und so. Ja. Also. Aber ich finde, trotzdem, die Geschichte hat ein gewisses Potenzial, aber gleichzeitig ist sie, also aus biologischer Sicht, das ist manchmal ein bisschen schwierig nachzufinden, was sie da jetzt genau, wie die Logik hinter dieser Bio, die da passiert, funktioniert. Ja. Und es ist sehr vorhersehbar. Also die Serie ist nach 3 Folgen konnte ich dir erzählen, was am Ende passiert. Aber, hättest du das gesagt, was ganz am Ende passiert? Halt. Das hast du vorher, das kann ja eigentlich nicht sein. Das hast du nicht vorher gesagt. Das ist nicht vorbei, oder? Nee, ist nicht vorbei. Ja. Es gibt einen Cliffhanger, Spoiler-Alert, ganz am Ende. Okay, das ist kein Spoiler. Das ist kein Spoiler. Das ist klar. Weil wenn die Serie fortgesetzt wird. Aber den hätte ich nicht erwartet. Ich hätte so gedacht, oh, okay, jetzt. Ja, es war zu kurz, als dass es fehlte ja noch die Aufklärung. Genau, ich fand es auch scheiße. Also mich hat es angekotzt dann. Ihr Wichser, Alter. Please, hört einfach auf, bitte. jetzt können wir die Brücke schlagen zu unserem Thema. Und zwar gibt es eine Szene in Biohackers, wo sie in der Mensa sind. Nein. Nee, aber sie sitzen. Fail. Sie sitzen Fail, auf dem Platz der alten Synagoge. Und reden über die Mensa. Nein. Nein. Felix wird nicht erwähnt, die Mensa. Aber der Mensa-Podcast wird erwähnt. Der wird lobend. Ja. Ja, klar. Eine Serie so, hey, habt ihr schon den Mensa-Podcast gehört? Ja, klar, voll cool. Wen würdet ihr sagen? Felix voll oder cool. Felix? Und Flieg. Ich sag mittlerweile Flieg auch. Flieg. Ja. Und so will man, wirklich sagen. Das Original und Flieg. Was war das, was du vorher gesagt hast? Und Flake. Und Flake, ja. Ich habe immer versucht, das zu etablieren als bessere Alternative. Hat nicht funktioniert. Mein Bruder sagt immer, no front. No front. Mhm. No front. Ja. So wie no offense. Kann man schon sagen. Guck mal, jetzt erklären wir uns gegenseitig. Jugend, 15. No front. Okay, dann übernehme ich das. Im Langenscheid-Podcast. Hip to be square. Ja. Okay, gut, dann sind wir jetzt schon einen sehr weiten Bogen geschlagen. Spyrock ist gut, ja. Aber ich würde sagen, das muss doch auch mal angesprochen werden, oder? Das musste angesprochen werden. Wahrscheinlich ist das der beste Zeitpunkt und Ort, das anzusprechen. Ja, ich habe gerade eine Serie beendet, also könnt ihr jetzt neu anfangen. Ich glaube, ich weiß. Mach den Biohackers auf jeden Fall. Das ist lustig, unterhaltsam. Wie viele Folgen? Das ist auch gut, das kann man an einem Abend wegsnacken. 6 Folgen. 6? Ja. Das ist ein großer Witz, weil da steht 45 Minuten, das sind irgendwie 15 Minuten Abspann. Ja. Also halbe Stunde. Das haust an einem Abend weg. Das ist schon zu kurz. Also 40 Minuten, finde ich, ist die perfekte Länge. Geht's nicht 40 Minuten? Serienfolge. Nicht? Sind die so kurz? Unter 40. Also ich habe auch gedacht, es war so schnell vorbei. Boah, was ist los? Du warst so gut unterhalten. Ich war tatsächlich unterhalten. Ich war unterhalten. Das muss ich meine, auch was Schlechtes ist unterhalten. Kann einen ja unterhalten. Das ist vielleicht die Essenz. Du wolltest unterhalten werden, du hast das geliefert bekommen. Das hat sie gemacht, ja. Sie hat mich unterhalten, die Serie. Okay, also wir haben ja die nächste Woche schon besprochen. Was machen wir denn jetzt? Schauen wir nochmal. Ich hatte noch eine Frage vorgestellt, die Felix nochmal aufgreifen wollte. Ja, kannst du die nochmal stellen, bitte? Ich kann die Frage nochmal stellen. Warum geht man in die Mensa und was hat sich verändert seit Corona? Wie fühlt es sich an? Ah. Warum geht man in die Mensa? Also warum geht man noch, also was ist früher zu heute, jetzt Corona-gemäßig, was hat sich verändert? Was hat sich verändert in der Mensa seit Corona? Ich finde tatsächlich, dass sich eigentlich nichts verändert hat. Ich finde, man schätzt sie mehr. Ja, klar. Deutlich weniger Leute. Schätzt sie. Deutlich weniger Leute. Aber die Schlangen sind nicht weniger geworden. Nein. Eher mehr. Wir sind ja einfach weniger Leute, deshalb. Aber Abstand hält ja keiner. Psst. Falls die Bundesregierung zuhört. Abstand hält keiner in der Mensa. Ja, ich habe da auch die Corona-App. Die piepst die ganze Zeit. Piepst die? Nee, die leuchtet. Die leuchtet die ganze Zeit. Ja. Nee, also ich gehe da fürs Essen hin, für die Contacts und für die Solidarität mit der Mensa und allen, die da arbeiten. Das sind die drei Reasons. Okay. Und für das Flair. Ja, das sowieso. Aber das zähle ich jetzt mal zum Social Event mit dazu. Aber ich würde sagen, das sind meine Big Three. Ja. Auch in dieser Reihenfolge. Erstes kommt das Essen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Food first. Ich meine, man muss ja auch leben. Ja, gut, wir sind wieder bei den essentiellen Fragen. Das ist wichtig, ja. Also ich finde nicht, dass sich jetzt so krass viel verändert hat. Aber schätzt du das nicht mehr, das Ganze? So, dass sie mal weg war so lang und dass wir die ganze Zeit... Ja, aber inzwischen hat man sich jetzt schon wieder so dran gewöhnt, weil der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Ja, nach 2 Wochen bist du wieder undankbar. Wir sind nicht zurück auf die Zeit, wo wir hier... gut, wir haben auch gute Nachkoch-Action gemacht. Wir haben gute Nachkoch-Action gemacht. Aber wir haben Linsa-Essen. Ja, wir haben Linsa-Essen nachgekocht. 3 Stück. Speck. 4. Meine ich so. Und dann auch mal so... Auch mal so gekocht. Die Verrückten. Ja. Nur verrückte Hühner. Mensch, das kann ich alles machen. Ja, ich finde, eine Sache, die sich schon extrem verändert hat, und es liegt schon an Corona, ist, dass einfach der Anteil an Leuten, die ich kenne, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit meinem Studium jetzt fertig bin, einfach weniger geworden ist. Ich glaube, es liegt an zweiterem. Oh, nein. In der Mensa, mein Schatz. Ja, also dass ich... Die Leute sind ja nicht mehr dort. Ja, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich meine, wir haben zusammen Examen gemacht, du bist immer noch da. Andi kenne ich auch aus dem Studium, ist auch immer noch da. Wir haben erst vor kurzem das Vergnügen gehabt, ist auch noch da. War nie weg. War nie weg. Und es ist einfach irgendwie das, natürlich sind es weniger geworden, weil die Gruppen, in denen man dann auch während dem Examen alle gleichzeitig zur Mensa gegangen sind, die sind weg auf jeden Fall. Aber ich frage mich auch, ob einfach dadurch, dass die Mensa jetzt halt Corona-bedingt auch lange zu war, ob es nicht mehr so präsent ist. Ob man nicht mehr so dieses, hey, wollen wir in die Mensa gehen, sondern dass vielleicht daraus geworden ist, hey, wollen wir zum Euphrat gehen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Leute einfach auch viel zu Hause im Homeoffice Uni betreiben. Aber das heißt, hat sie ja schon, also dieser... Das hat sich vielleicht verändert. Und manche haben vielleicht auch tatsächlich einfach Angst, dass sie sich anstecken oder dieses meiden. Dieses Gesehen groß. Und gesehen werden, was einfach die Mensa immer auch ein Stück weit war, das ist weggefallen. Check meine Maske aus. Das ist so eine Maskenshow. Wie bist du früher durch die Mensa gelaufen? So, ah, servus, hallo. Wie geht's? Ich bin durch die jubelnde Menge gelaufen. Standing Ovations. Manchmal wurde ich auch vom Eingang so rübergetragen. Sie ist schon da. Auf der Schlange zum Essen. Ich weiß nicht, ich kannte noch nie so viele Leute in der Mensa einfach. Ich gehe halt immer mit den gleichen Hanseln essen. Das seid ihr. Danke, ich fühle mich geehrt. Und sonst. Klar, man kennt halt so ein paar vom Sehen. Gut, das ist das eine, man kennt so ein paar vom Sehen. Du hast ja noch viele andere Leute gekannt auch so. Ja, schon, aber es lag auch einfach daran, dass ich glaube, dass die Freundeskreise, die waren auch sehr Mensa-bezogen. Ah, okay. Also es gab halt einfach Freunde irgendwie vom Englischstudium und Freunde aus der Fachschaft und Freunde aus was immer. Und das waren aber immer Leute, die ich teilweise auch darüber kannte, dass sie mit anderen Leuten in die Mensa gegangen sind. Ah, okay. So dass sich das halt etabliert hat, dass es halt verschiedene Gruppen gab, die auch immer in ähnlicher Konstellation gegangen waren, ähnlich wie ihr. Und dann ist man halt mit der Person gegangen und dann hat man an zwei Tischen nebendran die Gruppe gesehen und dann ist die andere gerade gekommen. Also es war schon... Aber da muss ich sagen, das fand ich teilweise anstrengend, wenn du dann so viele gekannt hast und dann alle wollen irgendwie... Finde ich anstrengend einfach. Mir hat halt dann einfach niemand gewunken, weißt du. Ich kannte die zwar, aber keiner wollte alle sein. Nee, sowas nicht. Aber manchmal hat man dann so das Bedürfnis gehabt, soll ich da jetzt hingehen oder nicht, oder soll ich jetzt kurz reden, und dann will man ja eigentlich was essen und man hat ja eigentlich schon, man ist mit Leuten gerade unterwegs. Das war mir dann manchmal ein bisschen zu anstrengend. Man kann ja auch mal ignorieren, aber so 3-4 Sätze weg. Klar, ich sag dann halt, aber so Alibi-Gespräche am Tisch vorbei laufen, so hey Hund, was geht, guckst du da was der Vorlesung, Vorlesung, cool, hast du auch Essen 1 genommen, ja, hab ich auch, okay, gut, dann kriegt ja, pass auf, Lolo Rosso-Salat, viel zu viel Dressing. Snap! Aber echt schwierig. Okay. So kann man es schon machen. So kann man es machen. Aber das ist ein safe. Finde ich scheiße. Konversationsmodell. Ja. Das ist auch schwierig, wenn man zu viele Leute kennt in der Mensa. Weil dann bist du so, voll stressig jetzt. du willst ja essen und nicht nur in tausend sozialen Situationen abhängen. Die Anonymität genießen. Ja. Du willst ja auch mal von dem ganzen Stress, dass so viele Leute um dich rumlaufen in den Gebäuden oder auch, dass du in der Vorlesung sitzt und hast so viel Input bekommen, bist du auch mal so ein bisschen entspannen. Oase, Mensa. Okay, also irgendwie habe ich das nie als stressig empfunden. Ich habe den, also das war... Doch, ich finde, das ist schon... Ja, aber ich meine, das kommt auch ein bisschen auf den Menschentyp an. Absolut. Wenn man halt so ein Typ ist, der immer hier, hey, und hier noch und hallo, dann macht man das einfach gerne. Ja. Aber oder das ist es ja noch nicht mal, aber mich hat es einfach nicht gestresst zu wissen, dass da noch drei andere Gruppen sitzen, die ich potenziell kenne. Ah, okay. Du hast nicht unbedingt auch hallo gesagt, sondern hast einfach gesagt, komm. Ich habe dann gesehen, da hinten sind, oder ich habe dann mal kurz genickt und gewunken und mich dann einfach entschlossen zu meinem Tisch gesetzt. Ich habe immer zugezwinkert. Immer Finger auch so. Oh, das mag ich gerne. Kurzer Papstgruß und dann. Alter, geht's. Du hast gezwinkert und dann den Papstgruß. Nein. Felix, wir müssen darüber sprechen. Okay. Irgendwie Gang Science hast du gehört. Ja, ich habe immer so. West Coast ist die Beste. Ich habe immer das so gemacht. Sie sind Ich habe das Pi gemacht für Pixar. Richtig Gangster, Alter. Lass uns mal machen, auf sofort. So grüßen wir uns jetzt. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr Gang Science in der Mensa oder drumherum seht, dann... Macht das P. Wir können euch jetzt schlecht zeigen, wie das geht, aber ich kann euch das selber überlegen, wie ihr das am besten macht. Lass bloß die Hose zu. Okay. Gut. Okay, ich merke, wir haben ein Essen haben wir noch zu besprechen eigentlich für nächste Woche. Weil es gab ja eine Lücke im Plan. Ah ja, stimmt. Da müssen wir noch kurz ran. Was ist es denn? Wie wurde die Lücke gestopft? Da war eine Lücke. Da war noch eine Lücke im Plan. Einfach nichts da. Nichts da einfach. Es gab einfach nur Rinderbraten oder Chili. Ja. Ja. Das ist auch okay eigentlich. Also für alle nochmal, die vielleicht jetzt erst die Folge hören. Wir haben letzte Woche schon die nächste. Jetzt wird es richtig kompliziert. Wir haben letzte Woche ja schon die kommende Woche jetzt. Danke. Also hört euch das an, wenn ihr wirklich die realen Tipps braucht. Und sonst am Donnerstag holt euch Essen 1, das... Die Mini-Frühlingsrollen. Mit Reis und der Süß-Sauer-Soße, die ja anscheinend besser geworden ist und nicht mehr so... Besser geworden? Was sagst du dazu? Hast du schon mal die neue Version gegessen? Nee. Aber du warst ja Fan von Mini-Frühlingsrollen. Ja, die sind solide, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob die Soße mir nicht schmeckt. Das hat einfach eine Süß-Sauer-Soße. Okay, ja. Sehr undifferenziert. gleich raus, selbst diskonifiziert. Aber ganz ehrlich, Felix, guck mal hier, Mittwoch, Essen 1, Käsespätzle. Gibt's erneut. Erneut. Ja, stimmt eigentlich. Ehrlich gesagt nicht, weil ich bin schon ganz stark auf den Dienstag fokussiert, wo es ja das Börek mit Spinat gibt und dem Karottenkörper. Jetzt hast du uns 20 Minuten vorgeholt, dass du diese Käsespätzle. Was gibt's denn noch? Die habe ich nur im Moment so geil gefunden, weil ich halt gedacht habe, oh, komm, Sport, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt... Caesar Pasta-Salat, hast du letztens so über den grünen Klee gelobt. Den Pasta-Salat. Den Caesar-Pasta-Salat. Nee. Doch. Das kann das... Nicht. Warum sollte ich den Caesar-Pasta-Salat über den grünen Klee loben? Sebastian vielleicht? Das kann nicht. Also irgendjemand, bei dem es mich sehr gewundert hat, dass er es gelobt hat. Sebastian. Aber der war in letzter Folge da, der hat es nicht außerordentlich gelobt. Echt? Das kann nicht sein. Okay, stimmt. Nimm alles zurück. Dann esse ich Käsespätzle mit dir, okay? Ja. Am Dienstag fokussiert, da gibt es Börek, oder? Ja. Das ist mein... Lieblingsessen. Über the Bowl gerankt. Es gab noch keine Bowl seit der Doch eine. Es gab die Korea Bowl. Eine Bowl gab's. Das war die Korea Bowl. Ja. Aber yo, man munkelt, dass ein zweites Band aufgebaut wird, damit die Bowl als Wochenangebot rauskommt. Wer munkelt das? Das munkelt man so am Kiosk. Die stehen in der InTouch. Nein. Dann wäre ich mal gespannt auf nächste Woche. Wir sind investigativ dran. Stimmt. Und gucken, was passiert. Vielleicht können wir ja damit jetzt für nächste Woche gibt es noch eine große Überraschung. Ich würde sagen, wir kündigen nicht so viel an, weil nachher passiert es nicht. Also sei ruhig. Also aber egal, entweder schlafen die Leute schon, die uns hören, oder sie haben schon längst abgeschaltet. Ein großes Hallo gibt es nächstes Wochenende. Mit Hallo. Torte und allem. Oh. Also lasst euch überraschen. Und den Schürzen. Oh ja. Tanga. Der Nacktschütze. Der Nacktschütze ist nicht. Aber das gibt's ja auch. Schütze. Okay, jetzt abschalten. Abschalten. Tschick. Ab ins Bett. Machen wir das so ein Sing-Outro. Ja, okay, sorry. Abschalten. Schon mal, Schluss jetzt. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Gute Nacht.